Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, 13. Kapitel, Vers 5. Gott hat gesagt: Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Dein bester Freund. Im heutigen Bibeltext lesen wir und lernen wir, dass wir unserem Herrn Gott voll vertrauen können. Denn er hat uns sein Versprechen gegeben, dass wir ihm vertrauen können und dass er immer bei uns bleiben wird. Das ist etwas, was andere nicht können. Niemand kann das, außer unser Jesus. So, wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben im Leben oder Probleme oder fühlen, dass niemand da ist. Manchmal ist es sogar so, nicht nur ein Gefühl, sondern manchmal sind Freunde nur nicht mehr Teil unseres Lebens, aus welchem Grund auch immer. Oder Familie verlässt uns oder Menschen gehen einen anderen Weg und wir fühlen uns allein. Aber die Wahrheit ist, wie wir hier lesen, dass wir das nicht sind. Wir sind niemals allein. Denn wir haben Gottes Wort hier und Gottes Versprechen, dass er immer mit uns, bei uns ist, unser Jesus Christus. Und wir als reuige Sünder immer zu ihm kommen können. Und die Einladung ist da. Und wir tun gut daran, ihm zu folgen. Denn Jesus Christus ist der Einzige, der dieses Versprechen halten kann, dieses Versprechen gehalten hat, seit Menschheits, mit dem Ursprung der Menschheit und dem Anfang der Zeit und dem Universum hat uns Christus sein Wort gegeben. Und er ist derselbe, er ist also immer derselbe, gestern und heute und auch für alle Ewigkeit. Und wir können ihm vertrauen und Jesus Christus ist dein bester Freund. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Hebräerbrief. Und wir sind dankbar und voller Hoffnung und Freude, dass wir dir vertrauen können, auch wenn Menschen uns verlassen, aus welchem Grund auch immer, ob nun durch ihren freien Willen oder durch Situationen im Leben, was auch immer sein mag, auch besonders in schwierigen Lebenssituationen und Phasen, sind wir nicht alleine, denn du hast uns dein Wort gegeben, dass du immer bei uns sein wirst und uns nicht verlassen, nie verlassen wirst und uns nie im Stich lassen wirst. Das finden wir auch nur in der Bibel und nirgendwo anders. Und wir vertrauen dir und danken dir, dass du unser bester Freund bist, egal was nun sein sollte. Wir danken dir, Jesus. In deinem geheiligten Namen, Herr Jesus, sprechen und beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.